man täglich sieht in einer großen grauen Landschaft. Werden mit Bitches beschmiert, mit Lügen für die Gesellschaft. Zu schnell verschuldet man sich für die ach so tolle Wirtschaft. Man wird ausgenutzt von seiner höheren Hand, damit der Chef alle Markt mehr hat. Anonymität bei jeder Sucht, zu schnell ist man dabei. Keine Marke in der Tasche, kein Selbstgefühl, alles nur ein Dasein. Ein unverständlicher Hilferuf, keiner hört mehr zu. Zu laut sind Geld und Egoismus, jeder hält sich an seinen eigenen Weg. Ich bin da gar kein Bock drauf. Hey, ich zieh da nicht mit.